lehre ihn nicht zu denken. Hilf ihm, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Lass ihn nicht alles in Frage stellen. Jedenfalls nicht zu sehr. Guten Abend hier bei Sachzwang FM. Wie man vielleicht schon gemerkt hat, wenden wir uns heute einer kleinen komparativen Religionskritik zu. Genau gesagt werden wir uns das Binnenverhältnis der drei Monotheismen beschauen, die rationalistische Kritik aller Religionen als solcher, durch die Aufklärung, durch Feuerbach und Freud zum Beispiel, ist ja nun unhintergehbar. Doch muss dem allgegenwärtigen nivellierenden Gerede, das postuliert, allen Religionen sei doch ein guter Kern immanent, während Fundamentalismus aller Art gleichermaßen zu verurteilen sei, diesem konformistischen Gerede muss entgegengetreten werden. Denn es ist ja immer wieder erstaunlich, wie subtil gerade die Unterschiede zwischen all diesen Kulten und Aberglauben gerade in ihrem Kategorienapparat sind, wenn man bedenkt, dass sie doch gerade der Niederhaltung und Sinnstiftung einer Bevölkerung gedient haben, die jahrhundertelang nicht einmal lesen und schreiben konnte. Und so werden wir Religionen heute nicht als Überbauphänomene belächeln, sondern als Konstituenten gesellschaftlicher Synthesis begreifen. Dabei helfen uns heute auf die Sprünge Lars Quadphase mit seinem Beitrag Gottes Spektakel, der postmoderne Apostel. Ein Text von 2010. So wie ein Essay von Gerhard Scheidt mit dem Titel Keine Ringparabel, Religionskritik nach Freud. Wie gesagt, im Fokus der historisch-kritischen Untersuchung steht heute das Binnenverhältnis der drei monotheistischen Religionen Islam, Christentum und Judentum. Wenn die Religionen einen Fortschritt aus der Naturverfallenheit indizieren, so erweist sich wiederum dieser Fortschritt als alles andere denn als einsinnig. Das gilt erst recht im Binnenverhältnis der Monotheismen. Mag der jeweils historisch jüngste die Älteren triumphalistisch sich als Vorläufer zuschlagen, wie es das Christentum mit der Tora tut und der Islam mit den mosaischen und christlichen Überlieferungen, so geht mit der Akkumulation an Material nicht zwangsläufig eine der Erkenntnis einher. Je größer der angehäufte und umgedeutete Traditionsbestand, so scheint es, umso geringer die Spannkraft der Gedanken. Auch darin ist die Wahrheit der Theologie von anderem Schlage als die irdischer Wissenschaften. am Islam, der in Wahrheitsfragen ein eher undogmatisches Verhältnis selbst zu seinen eigenen heiligen Schriften einnimmt, offenbar geworden sein mag, seit er in den Fokus kritischer Religionswissenschaftler geraten ist, lässt sich ebenso eindringlich am Christentum demonstrieren. Dessen Emanzipation vom Judentum erscheint als Musterfall einer Dialektik der Aufklärung, vielleicht gar als ihr historisches Urbild. Paulus, der Begründer dieser Lehre, setzte alles darin, den Monotheismus von seinen magischen Überresten zu reinigen. Von jenen religiösen Riten, durch deren Einhaltung die Juden in einer sublimierten Form des Opferkultes Gott ihnen wohlgewogen zu machen hofften. Nicht von den Taten der Einhaltung der Speisevorschriften, der korrekt vollzogenen Beschneidung, dem Befolgen der 10 Gebote, sei das Heil zu erwarten, sondern allein von Gottes unerschöpflicher Gnade, die jedem irdischen Quid pro quo entzogen bleibe. Gegen die Berufung auf den Heiligen Bund setzte Paulus das Vertrauen auf die allumfassende göttliche Liebe, wie sie, und darin bestand des Apostels genialer Dreh, ausgerechnet im Kreuzestod Jesu aufgeschienen sei. Was den Urchristen die Katastrophe war, das Scheitern aller messianischen Ansprüche in einem schnöden Justizmord, wird zur Erfüllung eines heilsgeschichtlichen Erlösungsplans umgedeutet. Der Hingabe von Gottes eigenem Sohn. Eben sie aber ist es, die aus der Perspektive des Judentums das Christentum als weltgeschichtlich fatalen Rückfall hinter das erreichte monotheistische Abstraktionsniveau erscheinen lassen muss. Der eine Gott mutiert zur heiligen Dreifaltigkeit. Und deren mittleres Drittel nimmt nicht bloß, wie noch jeder heidnische Abenteurergott, Menschengestalt an, sondern lässt sich darüber hinaus auch noch willig ans Kreuz schlagen, um seinem Vater das geforderte Opfer darzubringen. Was dann wiederum in Form eines grässlichen magischen Ritus aus Marter und Blut jeden Sonntag aufs Neue wiederholt werden muss, damit die Kraft des Opfertodes, die Versinnbildlichung der göttlichen Liebe, nicht erlische. Dass Christen sich nicht nur an den Leiden ihres gefolterten Gottes ergötzen, sondern ihn ganz buchstäblich essen, hat bei jüdischen Autoren, von Maimonides bis Freud, seit alters her für den größten Abscheu gesorgt. Und kaum zu Unrecht. Von der Zweideutigkeit jede noch so sublime Spur des Opferkults zu tilgen, nur um diesen dann umso handfester wieder auferstehen zu lassen, ist die gesamte christliche Theologie erfüllt. Das universale Versprechen, das Paulus in ihrem Namen abgibt: Hier ist kein Jude noch Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier, hier ist kein Mann noch Weib, denn ihr seid allzumal einer in Christo Jesu, ist nicht bloß unerhört, es ist zugleich die Grundlage von 2 Jahrtausenden Missionierung mit Feuer und Schwert. Dass an die Stelle des grimmigen Gottes der Juden ein freundlicherer, eben menschlicherer Gott trete, dass dieser, statt die Übertretung seiner Gebote eifernd zu verfolgen, die Schwäche und Fehlbarkeit seiner Geschöpfe in Rechnung stelle. Das ist nicht bloß das Selbstbild von Christen, die stolz auf den Übergang von der Gesetzes- zur Liebesreligion verweisen und den darin angelegten Vorrang von Gnade und Verzeihung, sondern auch all der finsteren Pfaffen, für die der ewig sündhafte Menschenwurm nicht elend und schwach genug sein kann. Und es sind just die von Liebe und Vergebung schwärmenden Christenseelen, die den unbarmherzigsten antisemitischen Stereotypen den Boden bereiten. Dem Klischee von der alttestamentarischen Rachsucht ebenso wie dem von den heuchlerischen Pharisäern, die nicht aus Überzeugung penibel das Gesetz einhielten, sondern um sich zu ihrem und ihres Seelenheils Vorteil über andere zu erheben. Die Absage ans Gesetz, die im Zentrum des paulinischen Christentums steht, zielt nun einmal auf weit mehr als auf die jüdischen Speise- und Beschneidungsriten. Sie meint genau das, was Gesetz auf Hebräisch eben heißt, Tora. Wer darin, wie etwa Christoph Türke, eine Kritik erzwungener Versöhnung erkennen will, sollte das dabei nicht unterschlagen. Denn mit dem Gesetz fällt auch das grundstürzend Neue der jüdischen Religion, die Heiligung des gerechten Lebens. Dass die höchste Form der Gottesverehrung nicht opfern und gehorchen heißt, sondern den Geboten gemäß zu handeln, mag zwar in der Tat eine Kasuistik des Gesetzes befördern, der Erlösung zur Verhandlungssache gerät, großartig vorgeführt in der Szene, in welcher Abraham mit dem Herrn um die notwendige Mindestanzahl der Gerechten feilscht, derer es bedürfe, Sodom zu retten. Doch in genau diesem ständigen Disput um die richtige Auslegung der Gebote, wie ihn die Menschen nicht nur untereinander, sondern gerade auch mit Gott höchst selbst führen, drückt sich vor allem ein ganz anderes aus. Eine geistige Errungenschaft erster Ordnung. Die Vergöttlichung des geschriebenen Worts. Auf deren Rücknahme zielt Paulus' Polemik gegen das mosaische Gesetz. Sein Ressentiment gegen das Wort als Schrift ist Rückfall ins Heidentum. Denn was der Buchstabe tötet, ist ja vor allem das mythische Bilderreservoir, Kraft dessen die polytheistischen Religionen den Bann, welchen Natur über den Menschen verhängt, imitierten und prolongierten. Nicht zufällig steht dem jüdischen Bilderverbot eine ausufernde christliche Ikonologie gegenüber. Kreuz und Abendmahl, Passionsweg und Muttergottesantlitz entspringen allesamt dem Bedürfnis, sich des Absoluten anschaulich zu versichern. Erst als in die Schrift gebannter aber wird Gott jeder sinnlichen Nachahmung entzogen, stattdessen nachvollziehbar. All die berüchtigten talmudischen Spitzfindigkeiten, mit welcher die Juden die Tora auslegten, machten just die Probe auf die Belastbarkeit des Wortes und damit auf die Tragfähigkeit der Welt, die es erschließt. Paulus aber denunziert als Knechtschaft, was sich auf das interpretative Bündnis beruft, das Gott mit seinem Volk am Berge Sinai einging. Und dagegen setzt er ausgerechnet jene einfältige Treue, die in vormosaischen Zeiten einmal Abraham verkörpert haben soll. Das kindliche Vertrauen auf den unerschöpflichen Ratschluss des Herrn. Um ihn von der Knute des Gesetzes zu befreien, wird der Gläubige reduziert aufs bloße Objekt der göttlichen Gnadenwahl. Und deren Pferdefuß, die Tatsache nämlich, dass manche halt nicht zum Heil auserkoren sind, sondern dazu, anderen als schlechtes Beispiel zu dienen, wird dabei fast schon hämisch herausposaunt. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Umso bemerkenswerter, dass ausgerechnet Paulus zum Lieblingsapostel der Postmoderne avanciert ist. Diverse Meister und Modedenker, von Giorgio Agamben über Alain Badiou bis zu Slavoj Žižek, räumen ihm für das Denken seit neuestem eine Schlüsselrolle ein. Auf den ersten Blick scheint kein größerer Gegensatz denkbar. Hier die Freunde des uneigentlichen Schreibens und des eleganten Unsinns, dort der gänzlich ironiefreie Eiferer für Glaube, Liebe, Hoffnung. Aber nur auf den ersten Blick. Die Eiferer gegen die menschliche Seele entdecken in Paulus, allen oberflächlichen Differenzen zum Trotz, einen echten Seelenverwandten. Auf fast schon unheimliche Weise nimmt Paulus ihren, wenn man so will, undogmatischen Impuls vorweg. Was er über das Gesetz zu sagen hat, dass es die sündhafte Begierde, die es verbietet, selber erst hervorbrächte, liest sich wie eine Foucault'sche Machtanalyse avant la lettre. Der Heidenapostel und die Pariser Bohème treffen sich wahrhaftig am Indifferenzpunkt von Aufklärung und Gegenaufklärung, von genialer Spekulation und plumper Bauernschleue, im Hang zur Umwertung aller Werte, im Affekt gegen Schrift und Schriftsinn, in der allgemeinen Apologie menschlicher Ohnmacht, ob nun wie einst vor dem Herrn oder wie heute vor dem Herrn Signifikanten, ist dabei von nachrangiger Bedeutung. Das gilt auch für die gewichtigsten der jüngsten postmodernen Paulus-Aneignungen. Von Badiou wird der Apostel als Entdecker jener universalen Wahrheitsoperation gepriesen, derer eine antikapitalistische Opposition nach dem Ende des Staatssozialismus bedürfe. Von Agamben gar als Verkünder eines messianischen Ausnahmezustands, als, wenn man so will, jüdisch-christlich-poststrukturalistischer Karl Walter Schmidt-Benjamin. Dass dabei zuweilen erhellende Lesarten zutage gefördert werden, soll gar nicht bestritten werden. Von Interesse aber ist in erster Linie der Grundzug ihrer Argumentationen. Was dieser über die Wahlverwandtschaft von Postmoderne und Christentum verrät. Kennzeichnend nämlich für beide Werke ist, dass sich aller markigen Worte zum Trotz kaum recht ausmachen lässt, worauf sie in Gottes Namen bloß hinaus wollen. Politisch ebenso wie philosophisch. Thank you. Badiou spricht das wenigstens recht offen aus. Wahrheit, sagt er, fasse Paulus als Treue des Subjekts zur singulären Universalität der Auferstehung Christi. Und unter den Maximen dieses so bestimmten paulinischen Wahrheitsdiskurses sei nicht eine, die vom Inhalt einmal abgesehen, sich nicht auf unsere Situation und unsere politischen Aufgaben beziehen könnte. Vom Inhalt einmal abgesehen. Sowas also will das Kapital in seine Schranken verweisen. Will der wild gewordenen gesellschaftlichen Form, deren einziger Inhalt darin besteht, von jedem besonderen Inhalt abzusehen, die Stirn bieten. Auch Agamben wird nur ausnahmsweise deutlich, meist vor allem im Hinblick darauf, was er alles schon gelesen hat. Was es aber mit seinem Springpunkt, der revolutionären Suspendierung des Gesetzes, genauer auf sich haben soll, verbleibt im Ungefähren, im Geraune vom messianischen Wort, das sich als reine Potenz des Sagens vorstellt, und das fähig ist, einen freien und unentgeltlichen Gebrauch der Zeit und der Welt zu gewähren. Was Agamben umtreibt, die Hoffnung auf einen Glauben ohne Inhalt, ein Erlöschen der Sprache, muss wohl notwendig in den schwärmerischen Nebelregionen verweilen. Nur sollte er dann nicht auch noch, wie er es unausgesetzt tut, ausgerechnet Walter Benjamin als seinen Gewährsmann reklamieren. Die radikale inhaltliche Unbestimmtheit, die die postmoderne Aneignung der paulinischen Schriften auszeichnet, verweist auf ein Problem in diesen selber. Auch bei Paulus ist, allen markigen Worten zum Trotz, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Auch bei Paulus ist kaum recht auszumachen, worauf die wilde Begeisterung eigentlich hinaus will. Warum nur trieben den Apostel seine Agitations- und Missionierungsreisen rastlos quer durch den ganzen Mittelmeerraum, als hinge der Menschheit Seelenheil davon ab? Wenn das Seelenheil doch in Wirklichkeit gar nicht von der Menschen Werke, sondern alleine von Gottes Gnade abhängen soll. Wenn, auch das ein Kernstück der paulinischen Lehre, die Erlösung von der tödlichen Macht der Sünde doch schon längst dank Jesu Opfergang und Auferstehung stattgefunden habe. Die ganze höchst komplexe paulinische Theologie, ihr um Sünde und Gesetz, Fleisch und Geist, Leben und Tod kreisendes Begriffssystem lässt just ihren Dreh- und Angelpunkt, die versprochene Erlösung, hoffnungslos im Wagen. Die Errettung aus Sünde und Knechtschaft, Tod und Verhängnis soll bereits vollzogen sein, nur nicht im Hier und Jetzt, sondern stattdessen, wie Paulus es formuliert, auf Hoffnung. Die Rettung besteht in der Antizipation der Rettung. So wird das Allerrealste zugleich zum Allerunwirklichsten, weshalb die Menschen es auch beständig bekennen müssen, um es wahrhaftig zu glauben. Im Zentrum dieses Bekenntnisses steht so auch keine irgend bestimmte Heilserwartung, sondern, und das ist der brillante paulinische Kniff, rein und ausschließlich die Gestalt Jesu Christi. Was keinem Wort gelingen kann, gelingt der puren Faktizität seines Seins. Als Erlöser, der gekreuzigt und gebrochen, selber der Erlösung bedürftig war, bürgt Christus dem Gläubigen für die Einheit des Widersprechenden von Ohnmacht und Errettung. Dieses Sein muss daher stets aufs Neue evoziert werden, durch Anrufung, Nachahmung, Einverleibung. Paulus Vermenschlichung Gottes durch die Vergöttlichung des Jesus Messias schließt den Abgrund zwischen Himmel und Erde, den das Judentum aufgerissen hatte, schafft einen Gott, mit dem man sich im krudesten, buchstäblichsten, nämlich oralen Sinne, identifizieren kann. Identifizieren freilich wie im aristotelischen Schauspiel. Die einzige Rolle, die im Heilsgeschehen für die Menschen vorgesehen ist, ist die des Zuschauers. Eines Zuschauers, der dem höchst vertrackten Monodrama beiwohnt, das der dreifaltige Gott mit sich selber aufführt. Hoffen darf er allein, dass der Glanz der Akteure auch ein wenig auf ihn abfärbe. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Und nicht zum wenigsten wird es diese Tendenz zum Theatralischen sein, die Paulus für die Postmoderne, jene genuine Philosophie des Spektakels, so anziehend macht. Was dabei als Erlösung für den Christen aufscheint, ist somit genau das: das Wissen, wie sehr Gott sich zerreißt, ihm Erlösung zu verschaffen. Der Glanz der Sache wird zur Sache selber. Das allein allerdings erklärt noch nicht die Komplexion jenes Schauspiels, das der Herrgott da aufführt. Nicht, warum er seinen Sohn überhaupt dem Gesetz opfern muss, um dessen Fluch zu brechen, nur um anschließend dieses Opfer durch göttliche Wiederbelebung zu annullieren, statt einfach mit dem Finger zu schnipsen. Auch Paulus schweigt sich wohlweislich darüber aus, und mit ihm seine heutigen Interpreten, die sich überhaupt auffällig wenig für die handfesteren Fragen interessieren, die die heilige Dreifaltigkeit aufgibt. Denn die einzig stimmige Erklärung wäre kirchengeschichtlich mindestens apokryph, wenn nicht gar offen ketzerisch. Mythen, die in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten kursierten, lassen Jesus auf seiner Himmelfahrt den Satan besiegen und so Gott die Herrschaft über die Welt zurückerobern. Einen Satan, den schließlich Marcion von Sinope, der exkommunizierte Widersacher der ersten Kirchenväter, als den jüdischen Gott höchst selbst identifizieren sollte. Eine solche Auffassung geht nach Vorbild des gnostischen Dualismus von einer ursprünglichen Spaltung in Himmel und Erde, Gut und Böse aus und damit von einem Gott, der alles andere als allmächtig ist. In sublimerer Form neigt auch Paulus ihr zu. Seine Theologie verdoppelt die Welt in eine sichtbare und eine unsichtbare. Weil jedes Ding darin, gut hellenistisch, seine zwei Seinsweisen hat, die sinnliche des Fleisches und die übersinnliche des Geistes, kann Paulus in seinen Briefen zwanglos die irritierendsten Widersprüche nebeneinander stehen lassen. Gerade auch in seinen Aussagen zum Gesetz. Was er als Fluch verdammt, das ist selbstverständlich nur das Gesetz nach dem Buchstaben, welcher, wie Bojarin uns erinnert, in der Antike als sinnlich, nicht geistig galt. Das gleiche Gesetz hingegen, das er heilig, gerecht und gut heißt, meint dessen Daseinsform als Gesetz nach dem Geiste, dessen abgezogenen, kurz allegorischen Gehalt. So steht sich stets das eine dem anderen im selben gegenüber. Und nicht zufällig ist die Hierarchie, die darin zum Ausdruck kommt, der traditionell patriarchalen nachgebildet. Der Erhebung über das, was als bloß empirisch, als Fleisch vom Fleische gilt. Darin hat Paulus ebenso radikale wie verstörende Gleichgültigkeit gegenüber jedwedem irdischen Schicksal seinen Ursprung. Die berüchtigte Aufforderung etwa, jeder, ob Freier oder Sklave, bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Wenn der Christ dank seines Heilands in einem neuen Leben wandelt, dann unterscheidet sich dieses neue Leben in nichts von seinem alten, außer in der Erkenntnis, dass es auf dieses Leben in seiner Diesseitigkeit nicht mehr ankomme, dass er Zugang gewonnen habe zu einer höheren Wahrheit. Während in der jüdischen Lehre gerade die unerreichbare Ferne Gottes in die Anweisung umschlägt, umso energischer im Hier und Jetzt für richtige Verhältnisse zu sorgen, ist es im Christentum gerade die Verweltlichung des Göttlichen, ihr trübes Ineinander, das die Entwertung alles Irdischen befördert. Mehr noch, der zugrunde liegende Dualismus macht den Begriff der Erlösung selber zweideutig. Begriffen als Befreiung zur Allegorese, zur Ersetzung der Sache durch ihre Bedeutung, wird er selber allegorisch. Kein Fleisch wird je buchstäblich auferstehen, bloß im Geiste. Unter den Kategorien, die Paulus den Gläubigen eröffnet, Glaube, Liebe, Hoffnung, fehlt bezeichnenderweise deren Telos, der Begriff des Glücks. Doch ist es genau dieses Versprechen, das die Sohnes über die Vaterreligion geschichtlich triumphieren lässt. Sich inmitten unversöhnter Verhältnisse, wie scheinhaft auch immer, versöhnt fühlen zu dürfen. Wenn der jüdische Gott als einer beginnt, um aus sich heraus Stück für Stück durch Stockungen und Zäsuren Differenz in die Welt zu bringen, so setzt die christliche Trinität alles daran, sie in Einheit zurückzunehmen. gleichsam im Versuch, den Sündenfall, die Erkenntnis der Unterschiede ungeschehen zu machen, heißt es bei Paulus: Denn der Sohn Gottes, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Seine universalistische Emphase, mit welcher er noch heute die Leser in den Bann zu schlagen weiß, seine ekstatische Beschwörung der Einheit, meint in letzter Instanz genau das eine: die Identität des Subjekts. So wie der Universalismus im römischen Weltreich, das sich keine aufständischen Stammesreligionen leisten konnte, an der Zeit war, so war es auch mit der Lust am inwendigen Menschen. Noch das antike Judentum kannte, worauf Josipovici hinweist, kein stabiles Subjekt. Die Akteure des Alten Testaments figurieren nicht als durchgehende Einheit, sondern treten auf in einer Reihe von mal sündigen, mal gerechten, aber stets temporär bleibenden Akten. Ganz nach dem Vorbild jenes auserwählten Flittchenvolkes, das zum ohnmächtigen Ärger der Propheten bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit irgendeinem dahergelaufenen Baal anbändelte. Nur um kurz darauf, nach reinigendem Donnerwetter, als treue Braut zum Herrn zurückzukehren. Erst Paulus stellt die Gerechtigkeit als konstitutive Kategorie des Subjekts auf Dauer, indem er sie statt an dessen Taten an dessen Glauben bindet. Erst ihn treibt daher der Wunsch an, die Spaltungen, an denen das Subjekt laboriert, zu heilen. Das Auseinanderfallen von Wollen und Tun, von Fleisch und Geist, wie er es im Römerbrief so eindringlich beschreibt, nicht länger hinzunehmen. Nur schlägt das Subjekt seinem Propagandisten stets wieder ein Schnippchen. Gerade als inwendig integriertes, von unsichtbarem Band zusammengehaltenes, wird es prekär. Es muss sich unaufhörlich zu sich selber ins Verhältnis setzen. Im beständigen Zwang, das, woran es seinen Halt finden soll, narrativ zu veräußern, werden die frisch gekitteten Spaltungen stets aufs Neue wieder aufgerissen. Gerade Paulus selber führt, quasi als Markenzeichen seiner Identität, bei jeder Gelegenheit seine ureigene Biografie, die Geschichte seines Erweckungserlebnisses, ins Felde. Nur ist es, böse Ironie der Geschichte, just diese Biografie, die seither zum Sinnbild für den denkbar einschneidendsten subjektgeschichtlichen Bruch avanciert ist. Für die sprichwörtliche Wandlung vom Saulus zum Paulus. Wenn Bojarin in seiner Paulus-Monographie also den Konflikt zwischen christlichem Universalismus und jüdischem Partikularismus in den Vordergrund stellt, so übersieht er, dass es exakt die paulinische Einheitspropaganda ist, die einen viel ursprünglicheren Dualismus nicht nur voraussetzt, sondern zugleich auch perpetuiert. Den beständigen, expressiv ausgetragenen Kampf mit dem eigenen in der Welt sein, der eigenen Fleischlichkeit. Was aber Paulus dem Subjekt da aufzubürden trachtet, lässt sich vielleicht am deutlichsten in seiner Reformulierung der 10 Gebote ablesen. Die vielen mosaischen »Du sollst nicht«, die er als unerfüllbar zurückweist, zieht er zu einem einzigen »Du sollst« zusammen. Dem Satz »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Ein Gesetz aber, das nicht mehr durch nachweisbare Taten, sondern einzig durch die flüchtigste und unwillkürlichste Regung, zu der Menschen fähig sind, zu erfüllen ist, entlastet niemanden. Es stempelt unausweislich und ausnahmslos jeden, der nicht zufällig Heiland ist, zum ohnmächtigen Sünder. Dem Subjekt, das sein Handeln allein an seinem Inwendigsten, seinem Begehren ausrichten soll, bleibt so einzig die Suche nach einer Stütze von außen, nach dem Schutz eines liebenden Gottes, der sich väterlich seinen Kindern annimmt, um sie vor dem Zerbrechen zu bewahren. Schutz aber, so Horkheimer und Adorno, ist ein Urphänomen von Herrschaft. Die Wahrheit, ergänzt Marx, ist immer konkret, auch im Falle des paulinischen Subjekts. Sein hässliches bürgerliches Antlitz erhebt es dort, wo die Liebe wie immer aufhört, beim lieben Geld. Paulus nämlich brauchte im Fraktionskampf seiner Heidenchristen mit den Jerusalemer Judenchristen eine hinreichend gut gefüllte Kriegskasse. Wie aber treibt er seine Anhänger an, für den guten Zweck zu spenden? Nicht mit Geschachere um den pflichtgemäßen Beitrag, bewahre, mit christlich aufrichtiger Caritas. Es gebe ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also sprach das Kapital und erklomm den Schöpferthron. Der historische Triumphzug der paulinischen Lehre erweist einmal mehr, wie es um den Fortschritt in der Geschichte bestellt ist. Dass bislang keiner wirklich stattgehabt hat, es sei denn als Fortschritt in der Unfreiheit. Groß war das Christentum daher nie in seiner Herrlichkeit. Groß ist es für den Materialisten einzig dort, wo es sich klein und wehrlos macht, in seiner Utopie der Schwäche. Nicht, dass diese nicht reichlich Unheil angerichtet hätte. Die Anweisung des Zimmermannssohns, dem Aggressor statt zurückzuschlagen, noch die andere Wange hinzuhalten, kann ein praktisch denkender Humanist wie Christopher Hitchens guten Gewissens als unmoralisch zurückweisen. Und unter den gegebenen Verhältnissen ist ihm darin kaum zu widersprechen. Nur übersieht er, was Nietzsche, der unnachgiebige Kritiker jeder Sklavenmoral, erkannt hat, dass sich in Jesus Christus, der willig alles erträgt, selbst die eigene Kreuzigung, das Ressentiment gegen alles Irdische überschlägt. dass der vollkommenen Verneinung der Welt noch der verdruckste Hass auf sie zum Opfer fällt. Vernunft stets auf Selbsterhaltung verwiesen bleiben, ist es doch zugleich genau deren Drängen, das den Realitätstüchtigen in die falschen Verhältnisse verstrickt. Eine Ahnung dessen findet sich selbst bei Paulus, diesem ausgekochten Strategen der Sache Christi. Dort nämlich, wo aus der taktischen Koketterie mit der eigenen, allzu menschlichen Unzulänglichkeit ernst wird. Als reine Freude an der eigenen kindlichen Torheit fungiert das Gottvertrauen nicht länger als Stütze des Subjekts. Es erschließt ihm stattdessen, was anders wäre als es selbst. Wenn es nämlich bei Paulus heißt, er wolle sich am allerliebsten meiner Schwäche rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne, dann scheint darin ja in der Tat eine Bedingung wahrer Erkenntnis auf. Recht begriffen stellt das Gebot der Feindesliebe vielleicht weniger eine ethische Maxime dar, denn eine erkenntnistheoretische. Denn Denken fordert vom Subjekt ja nicht bloß die konzentrierte Anstrengung, sondern zugleich das, was das Wort vom Einfall anzeigt. Die Fähigkeit, sich gegen das Objekt nicht zu verhärten. Nur wer den Ich-Panzer zu lockern weiß, vermag sich von der Wahrheit ergreifen, seine Gedanken, wie Paulus es in der ihm eigenen Drastik nennt, gefangen nehmen zu lassen. Den Objekten aber, gegen die der Einzelne gut daran tut, sich abzuschotten, rangieren unter Bedingungen der Herrschaft zuallererst die Menschen selber. Ihnen, und sei es nur erkennend, gerecht zu werden, verlangt vom Subjekt, sich selbst zu vergessen, zu übersehen, was die anderen einem alles antun können. Es verlangt mit anderen Worten eine wahrhaft übermenschliche, eine nachgerade gottgleiche Anstrengung. Eben darin erfährt, was als der folgenreichste Rückfall hinter den erreichten Stand monotheistischen Bewusstseins gelten muss, die Mythe von Jesu Tod und Auferstehung seine einzig denkbare Legitimation. Den entscheidenden Hinweis gibt in seiner kritischen Apologie des Christentums der Kulturanthropologe René Girard. Der Zyklus von Kreuzigung und Verklärung, schreibt er, verlaufe exakt nach dem Schema eines jeden mythischen Lynchmords, mittels dessen Gemeinschaften sich ihres Zerfalls zu erwehren pflegen. Anders als die Mythen aber, so Girard, beschrieben die Evangelien ein Opfer, dessen Tod unter keinen Umständen zu rechtfertigen sei, den eines ganz und gar unschuldigen Opfers. Das aber erlaube, die Verfolger mit dem zu konfrontieren, was das Opfern aus ihnen macht, in mythischer Verblendung befangene Schinder. Denn sie sind immer täuschend, weil selbst getäuscht. Und anders als bei den Jüngern in Emmaus nach der Auferstehung, kommt nichts und niemand, um sie je aufzuklären. Glory. dass da einer kommen möge, uns über uns selber aufzuklären, dass einer, der verlassen und verraten, uns unsere Unmenschlichkeit verstehen lehrte, indem er noch als Gemarterter seinen schlechtern Verständnis entgegenbrächte. Darin, nicht in einem universalen göttlichen Heilplan, liegt womöglich der geheime Sinn der Auferstehung. In Golgatha nimmt die Verheißung vom letzten Opfer Gestalt an. Vom Opfer, das ein für allemal vom Wiederholungszwang des Opfernmüssens erlöste. Freilich hat die Geschichte dies bislang ausgeschlagen. Solange aber das Böse, das Menschen einander tun, nach der Bekräftigung durch die nächste böse Tat verlangt, so lange verliert das Versprechen nichts von seiner Anziehungskraft. Heute, nach einem Jahrhundert, nach 20, 50 Jahrhunderten der Schlechterei, braucht Vergebung ausnahmslos jeder. Dass die Ermordeten ihren Mördern einmal verzeihen könnten. Darin gewinnt der Wunsch nach der Abschaffung des Todes, ohne welchen nach Adorno keine Utopie zu denken ist, seine tiefste physisch-metaphysische Würde. Nicht als ein in die Unsterblichkeit verlängertes narzisstisches Wunschbild vom makellosen und mangellosen Körper, sondern als von der Schwere des Todes gesättigter Traum dessen, was vielleicht die Weltgeschichte noch zum Besseren wenden könnte. Gott, lehre ihn nicht zu denken. Hilf ihm, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Lass ihn nicht alles in Frage stellen. Jedenfalls nicht zu sehr. Altersstil von Freud könne gar nicht genug verehrt werden, meinte Walter Benjamin in einem Brief an Gretel Adorno und bewunderte, wie dieser Autor im Vorübergehen oft die größten Gedanken aufnehme. Das gilt insbesondere für die späte Studie über den Mann Moses und die monotheistische Religion. Die zentrale These, dass Moses ein Ägypter war, ist eigentlich nur ein kleiner, müßiger Gedanke für einen verträumten historischen Roman, weniger als eine Hilfskonstruktion. Ein Gedanke, der Freud jedoch en passant erörtern ließ, was ihn eigentlich beschäftigte. Die Frage, wodurch allein die Idee des mosaischen Gottes, das Volk Israel, alle Schicksalsschläge überstehen ließ und es bis in unsere Zeiten am Leben erhielt. Dieser Gott verschmähe Opfer und Zeremoniell und fordere stattdessen ein Leben in Wahrheit und Gerechtigkeit auf der Grundlage der Gesetze und der heiligen Texte. In wenigen Worten ist damit die merkwürdige Antizipation des abstrakten Rechts umrissen, die für die jüdischen Traditionen maßgebend wurde. Gerade sie zeigt sich nirgendwo erstaunlicher als in Moses. Die Gesetze selbst erscheinen durch seine Vermittlung als göttliche Setzung, buchstäblich von Gott konstituiert, um als solche ihre Unabhängigkeit von jedem real herrschenden Souverän zu behaupten. In dieser außergewöhnlichen Stellung der Halacha manifestierte sich die Befreiung aus der ägyptischen Knechtschaft, die in der Tora erzählt wird. Sie lässt aber auch archaische Formen einer Gewaltenteilung im frühen Königreich Israel vermuten. Während im alten Orient gewöhnlich das Recht als unmittelbares Staatsrecht galt und mit Königen identifiziert wurde, versteht es sich im Judentum als vor dem Staat entstanden und über den Staat gesetzt, mit Gott und niemandem sonst identifizierbar. Da Freud in Anlehnung an andere religionsgeschichtliche Forschungen die Hypothese formuliert, Moses sei von seinem Volk gestürzt worden, weil es noch nicht bereit war, die neue Religion wirklich anzunehmen, kann er auch behaupten, dass später ausgeprägte Züge des Judentums, vor allem die allgemeine Entfremdung vom Opferkult, die sich besonders bei den Propheten Amos und Hosea, wie im Buch Jesus Sirach zeigt, schon die Einführung des monotheistischen Glaubens durch Moses kennzeichneten. Mit dem Sturz des historischen Religionsstifters wären sie demnach zunächst verdrängt worden, während ja die Moses-Figur, die von der Tora überliefert wird, umfangreiche Opferkulte verlangt. Jene Entfremdung dürfte aber das Judentum erst durch weitere Schicksalsschläge wirklich nachhaltig geprägt haben. Der Verlust des Tempels und die Erfahrung des Exils nötigten dazu, Opfer und Zeremoniell ganz zu entsagen. Die Rückprojektion, die sich bei Freud findet, folgt gleichwohl einer Logik, die im Gegenstand selber liegt, kann doch der Monotheismus als Voraussetzung gelten, die Opferpraxis generell zu überwinden und, mit Kant gesprochen, eine reine moralische Religion hervorzubringen. Beides, unsichtbare und singuläre Gottheit und Aufhebung von Opfer und Zeremoniell, fasst Freud jedenfalls als Vergeistigung. Davon ausgehend erscheint das Christentum notwendig als eine kulturelle Regression. Die christliche Religion hielt die Höhe der Vergeistigung nicht ein, zu der sich das Judentum aufgeschwungen hatte. Sie übernahm wieder zahlreiche Riten, stellte die große Muttergottheit wieder her, verschloss sich nicht dem Eindringen abergläubischer, magischer und mystischer Elemente. Im Zentrum dieser, im Mann Moses genannten, Elemente des Christentums steht jedoch das von Jesus verkörperte und in dieser Personifizierung vergöttlichte Selbstopfer, das alle jene Übernahmen ermöglichte. Es konstituierte schließlich auch das Verhältnis der Individuen zum Staat, das Freud allerdings kaum interessiert. In der Identifikation mit dem Gekreuzigten entwickelt das Subjekt ganz von sich aus und ohne Rücksicht auf die Gesetze jene unbedingte Opferbereitschaft, die der Souverän im Ausnahmezustand fordert. Aufwertung des reinen Glaubens gegenüber der Geltung der Gesetze schon im frühesten Christentum. So halten wir denn dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Christus aber hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes. Diese Aufwertung des reinen Glaubens gegenüber der Geltung der Gesetze muss in diesem politischen Zusammenhang gesehen werden. Die besondere Bedeutung des Rechts als göttlicher Setzung, die durch Moses vermittelt ist, wird außer Kraft gesetzt durch die göttliche Setzung des Selbstopfers, das Jesus verkörpert. Im offenen Widerspruch zur Tora, wo es heißt: Es stand hinfort kein Prophet mehr auf in Israel, so wie Mose, den sich Jahwe von Angesicht zu Angesicht vertraut gemacht hatte, mit all den Zeichen und Wundern. Überraschender ist, dass Freud in der Darstellung christlicher Regression wie jüdischer Vergeistigung auch die sexuelle Komponente nicht so sehr zu interessieren scheint. Es handelt sich zwar, wie bei den Neurosen, um die Wiederkehr eines Verdrängten, wodurch die Religionen ihre Macht gewinnen, darüber besteht für ihn kein Zweifel. Die Frage bleibt allerdings, ob im Falle der Religionen dasselbe verdrängt worden ist. In dem frühen Aufsatz über Zwangshandlungen und Religionsübungen hat Freud bereits klargelegt, dass die sexuelle Komponente bei der Bildung religiöser Vorstellungen und Zwänge lediglich einen Beitrag, wenn auch einen wesentlichen, darstellt. Im Unterschied zur Entstehung von Neurosen, wo sie alles dominiert. Auch in der Schrift über Moses werden die einzelnen Religionen als verschieden geartete Antworten auf ein Schuldbewusstsein aufgefasst, dessen Ursprünge eben nicht rein sexueller Natur sein können, fallen sie doch mit der Etablierung gesellschaftlicher Macht und der Entstehung materiellen Reichtums zusammen. Auf ihre Einheit zielte schon das Morphem, mit dem die kantische Aufklärung in der berühmten Formulierung über die selbstverschuldete Unmündigkeit auf dem Schuldigsein beharrt und eigentlich den kategorischen Imperativ gegen seine Ableitung aus der Tauschgesellschaft wendet. Denn diese Schuld bedeutet zu Ende gedacht, das Individuum wirkt ebenso an der eigenen Erniedrigung, Ausbeutung und Verdummung mit, als es einen Vorteil von der des anderen erwartet. Dass es selbst mit Leib und Seele beteiligt wird, ist nur die Perfektibilität der Herrschaftsformen. Und perfekt sind sie, wenn jeder sich schuldig fühlen mag, ohne noch zu wissen, warum. Für diese Einheit, die nur empfunden, aber nicht mehr gedacht werden kann, fand Freud in Totem und Tabu die Theorie vom Mord am Urvater der Urhorde, der in seinem Denken den Beginn der Zivilisation markiert. Die historische Konstellation wird zwar mit der rezenten Struktur der Familie verglichen, die Psychologie der Naturvölker, welche der historischen Konstellation entsprangen, mit der Psychologie des Neurotikers, der aus jener familiären Struktur hervorgeht, und daraus werden die schwerwiegenden Erkenntnisse über die geschichtliche Entwicklung gewonnen. Aber die Analogie dient dem Vergleich und gerät nicht einfach zur Gleichsetzung. Es sind eben nicht allein sexuelle Ansprüche, sondern es ist ganz allgemein das Machtbedürfnis, woraus die Gewalttat gegen den Urvater einmal resultierte. Die frühe Untersuchung über Zwangshandlungen und Religionsübungen lehrt genau hier zu nuancieren und auf die Konjunktion zu achten, die nicht zum Gleichheitszeichen werden soll. Der Begriff des Todestriebs, den Freud später einführte, könnte sogar als Versuch gelten, jenes Machtbedürfnis unvermischt zu fassen. Jedenfalls ist im Unbehagen in der Kultur die Rede von der Ubiquität der nicht-erotischen Aggression und Destruktion. Bei Freud, schreibt Adorno, erscheine das gesellschaftliche Moment seiner monadologischen Kategorien wie Inzestverbot und Verinnerlichung der Vaterimago nur einigermaßen abstrakt, als ein der Psychologie Äußerliches, die Lebensnot. Stillschweigend hat er erkannt, dass die Trieblehre allein soziales Verhalten nicht begründet, dass die Menschen für sich ein anderes sind, denn die Menschen als gesellschaftliches Wesen. Die Psychoanalyse gewinne ihre Wahrheit als Bericht von den Mächten der Zerstörung, die inmitten des zerstörenden Allgemeinen im Besonderen wuchern. Unwahr an ihr bleibt, was sie doch selber dem geschichtlichen Zug abgelernt hat, ihr Totalitätsanspruch. Und in diesem Zusammenhang kritisiert Adorno das Diktum des späten Freud, die Soziologie sei nichts anderes als angewandte Psychologie. Wie er überhaupt meint, das Unwahre verstärkt in den Werken seit dem Unbehagen in der Kultur zu finden. Dabei wird jedoch übersehen, dass der Totalitätsanspruch gerade in Freuds späten Werken Aufklärung über die Voraussetzungen auch der frühen geben kann. Was Psychoanalyse von Freuds frühen bis späten Werken von den Mächten der Zerstörung zu berichten weiß, ist nicht denkbar ohne jeden Anspruch, den sie nach und nach vom geschichtlichen Zug ablernt und der ihr immer zwingender zu werden scheint. Totalität als Akkumulation der Schuldgefühle, deren ursprüngliche in einem Urvatermord vermutet wird. Nur darum konnte Freud seine, wie Adorno formuliert, Einsicht in die Unentrinnbarkeit kultureller Konflikte, in die Dialektik des Fortschritts also, gewinnen und mit einer Kompromisslosigkeit artikulieren, die Adorno an anderer Stelle bewundert und als Voraussetzung kritischer Theorie begreift. Nur darum war er imstande, wie wiederum Adorno erkannte, in der atomistischen Existenz des Individuums das Wesen der Vergesellschaftung zu gewahren. Nur darum war es schließlich Adorno selber möglich, aus der total gewordenen potenziellen Feindseligkeit, die Freud in der Analyse der Neurosen bereits verallgemeinert hat, auf eine Gesellschaft zu schließen, welche letztlich durch die, wenn auch vielfach mittelbare Drohung körperlicher Gewalt zusammengehalten werde. Freud entwickelte zwar jenen Totalitätsanspruch, aber der Anspruch bleibt zutiefst gebrochen. Als vom geschichtlichen Zug abgelernter wird er bis zuletzt nicht wirklich akzeptiert. Das zeigt sich an dem unermüdlichen Zweifel, mit dem der Begründer der Psychoanalyse ihn in Begriffe fassen möchte und der ihn nicht einmal beim Todestrieb zur Ruhe kommen ließ. Immer wieder spricht die Wirklichkeit dann doch dem Begriff, der sich ihrer im Namen positiv verstandener Totalität zu bemächtigen sucht. Und auf diese Weise bilden sich bei Freud stets neu die Bedingungen der Möglichkeit radikaler Kritik heraus, die er als anständiger Bürger in der Theorie am liebsten begraben würde. Neuere psychoanalytische Arbeiten zur Religionskritik übergehen gerne jene Nuancen und Konjunktionen, die Freud zwischen Familie und Geschichte, zwischen sexuellen Ansprüchen und gesellschaftlichem Machtbedürfnis gewahrt sehen möchte, setzen beides widerspruchslos in eins. Und die Probleme, die sich durch die Einführung des Todestriebs stellen, will ohnehin kaum jemand zur Kenntnis nehmen. So werden religiöse und politische Bewegungen wie Christentum und Nationalsozialismus unmittelbar aus der Vermeidung des Ödipus deduziert, ganz als wäre Menschheitsneurose wirklich einfach nur Neurose. Dabei tritt zwar mit der nötigen Deutlichkeit hervor, dass es in signifikant judenfeindlichen Religionen und Ideologien eine Tendenz gibt, die Trennung von der Mutter zu revozieren, also die unabdingbare Voraussetzung ödipaler Entwicklung, die vom jüdischen Gesetz geradezu zwanghaft befestigt wurde, zu beseitigen. Eine Tendenz, die der analsadistischen Entwicklungsphase gespenstische Macht über die Erwachsenen verleiht. Thank you. narzisstische Identifikationen dichten das Bewusstsein gegen alle Realitätserfahrung ab und entgrenzen die Projektionen. Und genauer wäre darum die christliche Religion auch als Menschheitspsychose oder universelle Psychose vom Judentum zu unterscheiden, das demgegenüber in einer Art Überhöhung des Ödipuskomplexes die universelle Neurose auf geradezu klassische Weise, das heißt verallgemeinert für die Menschheit, ausgeprägt hat. In der Interpretation religiöser Phänomene wird die direkte Ableitung aber fast läppische Tautologie. Eine Geschichte wie die von der unbefleckten Empfängnis, die übrigens auch der Islam übernommen hat, muss schließlich gar nicht mehr gedeutet werden. Und statt die politische Regression selber aus der Vermeidung des Ödipus, wie die Marxisten den Überbau aus der Basis abzuleiten, wäre eine Form vorauszusetzen, die sich psychoanalytischer Begrifflichkeit zwar nicht wirklich erschließt, aber durch die hindurch die narzisstischen Wahngebilde, die der Vermeidung des Ödipus entspringen, erst als total gewordene begriffen werden können. Diese Form bleibt bei Freud im Dunkeln, dass auch der aufgeklärte Mord am Urvater nicht wirklich aufhellen kann. Sie muss es auch, solange die Vorgeschichte der Moderne aus der Perspektive bloßer Geschichtsschreibung behandelt wird. Soweit jedoch hat Freud auch hier Selbstanalyse betrieben, als er im Unterschied zum gewöhnlichen Historiker sich dessen einigermaßen bewusst geworden ist, dass ursprüngliche Familie und Urhorde überhaupt nur unter dem Gesichtspunkt einer historisch betrachtet späteren Einheit gedacht, das heißt näher bestimmt werden können. Einer Einheit, die einen notwendigen Entwicklungsgang von der Familie zur Menschheit eben voraussetzt. Worin die Notwendigkeit in diesem Entwicklungsgang besteht, darüber schweigt Freud, aber dessen Konsequenzen fürs Subjekt bringt er zur Sprache. Wenn es die Hauptsache des Kulturprozesses ist, eine Einheit aus den menschlichen Individuen herzustellen, bleibt das Ziel der Beglückung der einzelnen Individuen zwar noch irgendwie erkennbar, es wird jedoch in den Hintergrund gedrängt. Fast scheint es, die Schöpfung einer großen menschlichen Gemeinschaft würde am besten gelingen, wenn man sich um das Glück des Einzelnen nicht zu kümmern brauchte. Das ist ein Begriff von Menschheit, der den Kulturfortschritt nur als Steigerung der Schuldgefühle, Verminderung des individuellen Glücks und damit bloße Verlagerung des Leids möglich erscheinen lässt. Einheit der Menschheit also, mit Marx gesprochen, in der Form von Rechts- und Kapitalverhältnis, von der Freud sich nur mit der vorsichtigen Formulierung »fast scheint es« distanziert. Aber in dieser Distanznahme liegt natürlich mehr Kritik als in allen revolutionären Phrasen. Mag sie psychoanalytisch auch nur als Verallgemeinerung des Ödipus-Konflikts denkbar sein, eine Verallgemeinerung, der eine nicht näher bestimmte gesellschaftliche Machtfrage kooptiert werden kann, so fungiert diese Einheit in den Arbeiten von Freud selber doch als a priori, das erlaubt, in der Ödipus-Konstellation einen verallgemeinerbaren Konflikt zu erkennen. Wie könnte sonst der Begründer der Psychoanalyse, die es ja mit der Sexualität der einzelnen Individuen zu tun hat, vom Schuldbewusstsein der Menschheit sprechen? Where lava flows underwater, it behaves differently. Und von einer Wiederkehr des Verdrängten. In diesem allumfassenden Bewusstsein, das die jüdische Religion unverstellt zum Ausdruck bringt, in der grundlegenden Idee, das erfahrene Leid sei Strafe Gottes, unserer Sünden wegen. Wie könnte er in der Erlösungstat von Jesus zugleich die scheinbar universelle Lösung für dieses vom Judentum festgehaltene Problem erblicken, die allen Individuen der Menschheit zugutekommen soll? Dieses a priori auszudrücken, ohne es zu begreifen, braucht Freud die Spekulation vom Urvatermord, worin sexueller Anspruch und gesellschaftliches Machtbedürfnis verschränkt, aber nicht identisch sind. Und so fragwürdig sie für Fachhistoriker klingt, der materialistischen Kritik kommt sie desto näher, je mehr sie die unauflösbaren Widersprüche der zivilisatorischen Entwicklung im Bewusstsein der Individuen erschließen kann. Auf ihrer Basis erst erkennt Freud, was die putative Allgemeinheit des Christentums ausmacht. Zum ersten Mal für Individuen verschiedener Völker, das heißt unterschiedlicher, ökonomisch und politisch ungleich entwickelter Gesellschaftsformen, eine Antwort auf die Schuldgefühle zu bieten, deren Herkunft eben sexuelle Bedürfnisse und gesellschaftliche Machtansprüche auf mehr oder weniger undurchsichtige Weise vereint. Im Sinne der universellen Lösung, die das Christentum für die Gegensätze des Zivilisationsprozesses bereithält, können aber selbst noch jene Übernahmen abergläubischer, magischer und mystischer Elemente als eine Art Fortschritt betrachtet werden, insoweit sie Vermittlungen anbahnten oder zuließen, zwischen den ungleich entwickelten Stufen der Vergesellschaftung, den differierenden Standards im Abstraktionsvermögen. Insofern die christliche Religion also regressive Regungen institutionell und ideologisch integrieren und auf diese Weise neutralisieren konnte. Damit erscheint die christliche Aufspaltung der Einheit Gottes in vermittelnde Instanzen gar als Voraussetzung für die Säkularisierung der bürgerlichen Gesellschaft und für die Gewaltenteilung moderner Politik. Vom reinen Glaubensinhalt der Dreifaltigkeit und der geheiligten Rolle von Seliggesprochenen und Priestern bis zu den praktischen Erfordernissen des Kirchenapparats, der die antike Rechtstradition aufbewahrte. Aber da die Vermittlungen im Namen des Selbstopfers durchgesetzt werden, gerät die universell angelegte Lösung doch zur allgemein vorgetäuschten Erlösung, die allen aufgezwungen werden soll. Reproduziert sie als Missionierungsdrang das Unheil, und dieses Unheil manifestiert sich vollständig im Antisemitismus. Die Juden werden nicht bloß als diejenigen identifiziert, die das vergöttlichte Selbstopfer nicht anerkennen, sie werden selber noch als die Mörder des Gottessohns in die Enge getrieben und verfolgt. Ihnen wird also letztlich zur Last gelegt, worauf nach Freud alle Zivilisation gründe: der Mord am Urvater. Musik. So registriert Freud zugleich die schwerste Hemmung der geistigen Entwicklung, die mit diesem religionsgeschichtlichen Fortschritt zur universellen Religion einhergeht. Es handle sich dabei um eine Verschiebung. Judenhass wäre als Selbsthass der Christen zu begreifen. Unter einer dünnen Tünche von Christentum seien sie geblieben, was ihre Ahnen waren, die einem barbarischen Polytheismus huldigten. Sie haben ihren Groll gegen die neue, ihnen aufgedrängte Religion nicht überwunden, aber sie haben ihn auf die Quelle verschoben, von der das Christentum zu ihnen kam. Die Tatsache, dass die Evangelien eine Geschichte erzählen, die unter Juden und eigentlich nur von Juden handelt, hat ihnen eine solche Verschiebung erleichtert. Ihr Judenhass ist im Grunde Christenhass. Die dünne Tünche ist aber so verstanden, allein das vom Judentum Angenommene. Wenn im göttlichen Selbstopfer des christlichen Heilands der barbarische Polytheismus schon einbezogen ist in die neue Religion und darin den Kern bildet, eben jene allgemeine Regression, von der Freud spricht, dann kann, was das Christentum vom Judentum übernimmt, in der Tat nur Tünche sein. Verbot des Opferkults, aber zugunsten des einen großen Opfers. Nächstenliebe, aber als abgeleitete Form der Jesusliebe entwertet. Aufforderungen zu Sublimierungen, aber ausgerichtet auf die Entsublimierung im Auskosten des eigenen Leidens und in der Gewalt gegen die anderen. Die Regression, die das Christentum betreibt, sollte darum vielleicht besser als Verinnerlichung des Barbarischen begriffen werden. Sie besteht gleicherweise darin, die Vergeistigung abzuwehren, wie die ungeistigen Bedürfnisse nicht wirklich zu befriedigen. Resultat ist der Hass auf die Juden, der immer doppeldeutig ist. Sie stehen in den christlichen Mythen für den unversöhnten, gesellschaftlich reproduzierten Gegensatz von Geist und Körper, von Über-Ich und Es, von dem sich die falsche Versöhnung im Christentum abheben muss, um als Versöhnung überhaupt zu erscheinen. Und je größer der Hass auf sie, ob als Verkörperung des Geistes oder des Fleisches, desto weiter geht die christliche Verinnerlichung, um die seelischen Gegensätze wie die eigene Physis, das Über-Ich ebenso wie das Es, schließlich ganz zu verleugnen. Indem sich also das Subjekt in seinem Innersten mit dem repräsentativen Selbstopfer des Erlösers identifiziert, droht immer wieder jede Vermittlung, die es doch von ihm unterscheidet, liquidiert zu werden. Das wird im Pogrom demonstriert. Die jüdische Religion hingegen kennt ein solches Ersatzobjekt so wenig, wie es jenen Gegensatz leugnen würde. Hier ist die Vergeistigung der Kern, dessen Anziehungskraft aber das als unaufhebbares begriffene Verhältnis zur Physis. In der Frage, ob und wie dabei Versöhnung möglich wäre, unterscheiden sich die verschiedenen Phasen und Strömungen des Judentums, das geeint wird von dem Wissen, dass sie nach dem Stand der Dinge nirgendwo eingetreten ist. Die Juden sehen sich dazu auserwählt, nicht erlöst zu sein. Genauer, das Bewusstsein davon zu haben und zu wahren. Darum gibt es auf der Seite des Judentums keine vergleichbare Einstellung zu den Christen, kein Missionierungszwang, keine Verschiebung, kein Antichristismus. Abba sagte im Namen Jemuels, 3 Jahre stritten die Schule Jamash und die Schule Chilels. Eine sagte, die Halacha sei nach ihr zu entscheiden, und eine sagte, die Halacha sei nach ihr zu entscheiden. Da ertönte eine Hallstimme und sprach, die Worte der einen und der anderen sind Worte des lebendigen Gottes. Jedoch ist die Halacha nach der Schule Chilels zu entscheiden. Wenn aber die Worte der einen und der anderen Worte des lebendigen Gottes sind, weshalb war es der Schule Chilels beschieden, dass die Halacha nach ihr entschieden wurde? Weil sie verträglich und bescheiden war und sowohl ihre eigene Ansicht als auch die der Schule Jamash studierte. Noch mehr, sie setzte sogar die Worte der Schule Jamash vor ihre eigenen. Aus dem Talmud. Mit dem Islam sind die Grenzen der Universalisierbarkeit und der Integrationsleistung des Christentums markiert. Anders gesagt, an diesen Grenzen bringt es selber die neue Religion hervor. Die Ansätze zu Vermittlungen, die von ihm entwickelt werden, soweit es mit der Staatsmacht nicht mehr wie frühere Religionen vollständig verschmolzen ist, sind nicht unbedingt erwünscht und können sich nicht überall behaupten. Wo sie der Herrschaft, die auf unmittelbare Despotie nicht verzichten will, im Weg stehen, wo die Kräfte zu schwach sind, die despotische Macht aufzuspalten, dort muss die Dissoziation der Einheit Gottes revidiert werden, und die Dreifaltigkeit wie die antike Rechtstradition sind dem Glauben auszutreiben, damit die unmittelbare Ausübung von Gewalt zu seinem Inhalt werden kann. Dem verstiegenen Rabbi, der fordert, liebet eure Feinde und gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, folgt der fanatische Prophet, der die Gläubigen in die permanente Schlacht gegen die Feinde führt. Es kehrt dabei nicht einfach die alte Barbarei zurück. Vielmehr wird, als wollte man sich auf Moses besinnen, der Monotheismus beibehalten, die Wesensart der Gesetzesreligion wieder angenommen und auch das Menschenopfer scheinbar abgelehnt. Aber der Opfertod des Vergöttlichten wird zum Dschihad für alle. Und darin liegt die christliche Wurzel, die in der neuen Religion fortwächst. Die sich niederknien, müssen noch mit dem Kopf auf dem Boden und statt des einen großen stellvertretenden Selbstopfers, das kniend angebetet wird, weil in dessen Namen die Erlösung bereits eingetreten sei, statt dieses stellvertretenden Selbstopfers wird jedem einzelnen Hingeworfenen der Tod für die Gemeinschaft der Gläubigen als lohnendes Ziel vor Augen geführt. Kein passives Erleiden des notwendigen Opfers durch den prädestinierten Gottessohn, sondern freudiges Erreichen des vorherbestimmten Ziels einer ganzen Heerschar von Auserwählten im Krieg gegen die Ungläubigen. Die Freude besteht im endlos fortgesetzten Opfer. Die für den Pfad Gottes getötet worden sind, empfangen sie von jenen, die auf diesem Pfad noch folgen. Das prägt noch die vom Koran nach erzählte Bibelgeschichte von Abraham, der von Gott aufgefordert wird, seinen Sohn Isaak zu opfern. Der Sohn, der im Alten Testament über seine bevorstehende Tötung im Dunkeln gelassen wird, bestärkt in der Version des Koran geradezu den Vater, so Gott will, zu tun, was ihm geboten ist, und ihn zu opfern. An die Stelle des christlichen Melancholikers, der sich mit Inbrunst ins Leid und Martyrium des sterbenden Jesus einfühlt, tritt unvermittelt der universelle Psychotiker, manisch drauf losschlagend, wo immer seine eigenen Wahngebilde die Realität verstellen. Während diese Realität den Individuen gesellschaftliche Widersprüche aufnötigt, die schon christliche Innerlichkeit nur durch Identifikation mit dem Gottessohn los wird, sucht der islamische Märtyrer die Aufhebung aller Widersprüche in der offensiven Gewalttat. Maria, Mutter Gottes, in deren Schoß der tote Christus zurückfällt, wird zur Umma, der im Dschihad konstituierten Gemeinschaft, die ihren Namen vom arabischen Wort für Mutter bekommen hat. In der Schrift über den Mann Moses wird der Islam nicht weiter beachtet. Die mahomedanische Religionsstiftung erscheint darin eher wie eine abgekürzte Entwicklung der jüdischen, als deren Nachahmung sie auftrat. In ihrer Entwicklung sei sie aber bald zum Stillstand gekommen. Vielleicht weil es an der Vertiefung fehlte, die im jüdischen Falle der Mord am Religionsstifter verursacht hatte. Seltsamerweise klammert Freud genau hier die christliche Lösung aus, obwohl er sie doch als universell im Sinn eines unumkehrbaren weltgeschichtlichen Prozesses begreift und obwohl historisch gesehen das Christentum bereits jenen Raum erreicht hatte, dem der Islam entsprang. Es kennzeichnet ja gerade die islamische Welt, den Universalismus der christlichen Lösung zu übernehmen, ihn jedoch dem repräsentierenden Sinn des christlichen Selbstopfers entgegengesetzt, zum unbedingten Verhängnis, zum Kismet fürs einzelne Individuum zu machen, zur tyrannisch durchgesetzten Abstraktion, der es sich gleich machen muss. Abstraktion von jeglichen Bedürfnissen, die es von seinen Glaubensgenossen unterscheiden könnten. Vollendet wird sie im Tod des Einzelnen für die universelle Gemeinschaft. Unter diesem Gesichtspunkt wäre das Verhältnis der beiden Gesetzesreligionen Judentum und Islam zueinander und zum Staat überhaupt erst näher zu bestimmen. Der Islam hörte nicht auf, jenen Kriegspfad des Selbstopfers zu beschwören und den Koran, der nicht übersetzt werden durfte, wörtlich zu nehmen, weil er im Unterschied zum Judentum Staatsreligion blieb. Seine Gebote mit denen der anerkannten politischen Gewalt identisch waren oder unbedingt sein sollten. Während im Judentum seit der ersten Vertreibung das eigene Gesetz der Tora in irgendeiner Weise vermittelt werden musste mit dem fremden Gesetz der anderen, das hier nicht fremd bleiben soll, und den sich verändernden Bedingungen der Diaspora als Bedingungen des Überlebens, wodurch die Ausnahme von der Regel gewissermaßen den Status einer eigenen Regel erhielt, behauptete sich das Islamische unmittelbar als das Gesetz der eigenen Herrschaft und der persistierenden Verhältnisse, in dem die mit ihm identische Staatsmacht Ausnahmen nur als solche gelten oder auch dann noch verbieten ließ. Dann Diener spricht sogar von einer Art Präambel des jüdischen Religionsgesetzes, die in aramäischer Sprache ausgedrückt lautet Dina de Malchuta Dina. Das Gesetz des jeweiligen Landes ist das Gesetz. Aber dieses Gesetz entwertet dennoch nicht die Gesetze der Tora. Der Grundsatz berührt zwar alle Rechtsbelange und schließt die Identität des jüdischen Gesetzes mit politischer Herrschaft aus, es bleiben jedoch gewissermaßen zwei selbstständige Rechtssphären bestehen, zwischen denen ständig zu vermitteln den Juden aufgegeben ist. Und die Vermittlung erst schafft immer neue Bedeutungen in der Auslegung des Rechts. Sie nicht nur zuzulassen, sondern förmlich zu provozieren, gehört zur Eigenart der jüdischen Gesetzesreligion. So wurde der Kommentar, wie Gershom Scholem schreibt, zur charakteristischen Ausdrucksform des jüdischen Denkens über die Wahrheit, dessen, was man rabbinischen Genius nennen könnte. Es ist gerade der Reichtum an Widerspruch, der laut werdenden Meinungen, der von der Tradition umfasst und in unbefangenster Weise bejaht wird. Der Möglichkeiten, die Tora zu interpretieren, waren viele, und der Anspruch der Tradition war gerade, alle auszuschöpfen. Sie bewahrt die widersprüchlichsten Meinungen mit einem Ernst und einer Unerschrockenheit, die erstaunlich ist, gleichsam, als ob man nie wissen könne, wo eine einmal verworfene Meinung doch noch zum Grundstein eines ganz neuen Gebäudes werden könne. Der Dualismus der Rechtssphären, der solchermaßen das ständige Weiterspinnen der Deutungen erfordert und schon die argumentative Dynamik des Talmud ausmacht, löst sich auch im modernen Israel nicht auf. Das Gewicht der Geschichte und der Diaspora wiegt zu schwer. Dieser Dualismus schlägt sich hier in einer Vielzahl offenkundiger Gegensätze zwischen religiösem Leben und zionistischem Staatswesen, zwischen rituellen Erfordernissen und administrativen Notwendigkeiten, aber auch zwischen patriarchaler Familienform und individueller Emanzipation nieder. Die auf je verschiedene Weise überbrückt werden müssen. In ihm könnte nicht zuletzt die Besonderheit des jüdischen Staats, das Spezifische seiner Verfassungswirklichkeit gesehen werden. Eines Staats im Übrigen, der zwar eine Gründungsurkunde und eine Reihe grundlegender, die Rechte des Einzelnen betreffender Gesetze hat, aber keine geschriebene Verfassung. Während Juden, religionsgesetzlich legitimiert, unter nichtjüdischer Herrschaft zu leben vermögen, ein Umstand, der ihrer diasporischen Existenz entspricht, sind hingegen Muslime gehalten, sich der Herrschaft des Islam in doppelter Hinsicht zu unterstellen. Dem Gesetz des Islam im Alltagsleben, wie der die Einhaltung des Gesetzes garantierenden muslimischen Herrschaft. Denn eigentlich sind Muslime nur unter muslimischer Herrschaft in der Lage, die Maßgaben der Scharia zu erfüllen. Eine Vermittlung des gemeinschaftsstiftenden heiligen Textes mit Gegebenheiten, die außerhalb seines Einflussbereichs liegen und von anderen Mächten erzwungen sind, eine Vermittlung also verschiedener Rechtssphären, wird im Geiste Mohammeds verschmäht. Es kann ja eine wirkliche Überschneidung mit Gesetzen anderer Gesellschaften gar nicht geben, denn entweder handelt es sich dabei um die Länder der Ungläubigen, die zu bekriegen sind, oder um die Enklaven der bereits Unterworfenen. In beiden Fällen ist eine eindeutige Abgrenzung möglich. Der Kommentar zum Heiligen Text verkümmert zur Befehlsausgabe. Ihn zu interpretieren soll möglichst auf eine einzige Bedeutung zielen. Andere werden unterdrückt und ein für allemal verteufelt. Diese Armut an Widerspruch erlaubt es schließlich, technologische und finanztechnische Verfahren zu übernehmen, ohne im Inneren der religiösen Lehre einer Verbürgerlichung der Verhältnisse, also der relativen Autonomie des Individuums, Rechnung zu tragen, wie sie doch jenen Verfahren ursprünglich zugrunde liegen. Die bürgerliche Moderne, mit der das Judentum den Widerspruch integrierend in unendlich vielen Abstufungen eine Balance herzustellen sucht, wird also vom Islam in toto ausgegrenzt. Sie soll als Widerspruch nirgendwo eindringen. Nur so wird das Bewusstsein des geschichtlichen Stillstands bewahrt, auf dem die Aura der Heiligen Schrift beharrt. Den Widerspruch abzuwehren, der in der Krisensituation nach dem Ende des Osmanischen Reiches unnachgiebig in Erscheinung tritt, bedarf es jedoch ersichtlich einer Projektion, die wie im Christentum auf die Juden zielt. Sie, die sich einerseits zu wenig bekehren lassen, vor allem aber selbst kaum jemanden bekehren wollen, andererseits umso mehr genötigt sind, ihre Schrift mit den Bedingungen fremder Herrschaft zu vermitteln, das heißt, in widersprüchlichen Einklang zu bringen, die also keine Versöhnung behaupten, aber die Vermittlung suchen. Sie stehen auch innerhalb der Feindbilder des Islam, wie keine andere Religionsgemeinschaft, für den unversöhnten, gesellschaftlich reproduzierten Gegensatz von Geist und Natur, von Über-Ich und Es. Denn sie stellen die gewaltsame Versöhnung in Frage, die der Märtyrer verkörpert, der den eigenen Leib im Namen Allahs opfert. Erlaubt jedoch die Verinnerlichung im Christentum, noch in der Verteufelung der Juden, die Reflexion dort, wo die Nähe zum Judentum bewusst wird, die Bachschen Passionen sind dafür paradigmatisch, wird dem Islam die Nähe nicht wirklich zu einem Problem, das die eigene Subjektivität ins Spiel bringen könnte. Denn dazu wäre wiederum jene, wie auch immer prekäre, christliche Anerkennung von Vermittlung nötig, die der Dschihad nicht zulässt, weil er den stellvertretenden Charakter des Selbstopfers abgeschafft hat. so ist auch die subjektive Möglichkeit, innere Distanz zu sich selbst zu gewinnen, verschlossen. Das verteufelte Fremde darf immer nur als äußere Bedrohung der politischen Einheit Allahs wahrgenommen werden. Und gerade um sich von dieser inneren Schwäche des Christentums abzugrenzen, braucht es desto dringlicher der antijüdischen Projektion. Die Juden in Affen und Schweine zu verwandeln, ist das Bild, das vom islamischen Bilderverbot ausgenommen wird. Das Christentum hat das Seine zur politischen Form des Antisemitismus, zum entfesselten Vernichtungswahn im Nationalsozialismus beigetragen. Sein Agens zur Vermittlung war auch zu deren Abschaffung dienlich, weil es im Bann des Selbstopfers stand. Würden die Christen sich dessen endlich bewusst, es gäbe kein Christentum mehr. Wo jüdische Traditionen aber nicht zwanghaft abgewehrt wurden und somit noch das Unwahre am Selbstopfer zu Bewusstsein kommt, bildete das Christentum zugleich Voraussetzungen einer westlich orientierten Aufklärung aus, die den Kampf gegen den Antisemitismus aufnehmen konnte. Die Resonanz, die jener Vernichtungswahn im Islam vorgerufen hat, ist heute umso bedrohlicher, je weniger sich dort solche Voraussetzungen zeigen. Stunden Sachzwang FM gehen zu Ende. Heute sehr philosophisch. Denn heute hatten wir im Programm eine kleine komparative Religionskritik. Zum Binnenverhältnis der monotheistischen Religionen. Wie wir nicht erst heute gehört haben, es ist ja erstaunlich, wie subtil gerade die Unterschiede zwischen all diesen Kulten und Aberglauben sind, gerade in ihrem Kategorienapparat. Wenn man bedenkt, dass sie doch gerade der Niederhaltung und Sinnstiftung einer Bevölkerung gedient haben, die jahrhundertelang nicht einmal lesen und schreiben konnte. Zwei Beiträge haben wir heute gehört. zuerst einen Text von Lars Quadfasel von 2010. Ein Beitrag zur Metakritik von Religion und Religionskritik. Der postmoderne Apostel. Und in der zweiten Stunde Gerhard Scheidt mit einem Essay von 2006. Eine Religionskritik nach Sigmund Freud, betitelt Keine Ringparabel. Und damit verabschiedet sich Sachzwang FM. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Lieber Gott, lehre ihn nicht zu denken. Hilf ihm, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Lass ihn nicht alles in Frage stellen. Jedenfalls nicht zu sehr.